Es gehört sich wohl nicht zu sterben«, rief Katharina Iwanowna und stürzte zur Tür, um sie zu öffnen und ihrem Zorne Luft zu machen. Aber an der Tür stieß sie mit Frau Lippewechsel zusammen, die soeben von dem Unglück erfahren hatte und nun gelaufen kam, um Ordnung zu schaffen. Sie war eine außergewöhnlich törichte und fahrige Deutsche. »Ach, mein Gott«, jammerte sie und schlug die Hände zusammen. »Ihr Mann ist betrunken unter die Pferde geraten. Er muss ins Krankenhaus. Ich bin die Wirtin.« »Amalia Ludwigowna, ich bitte Sie, sich zu überlegen, was Sie sagen«, begann Katharina Iwanowna hochmütig. Mit der Wirtin sprach sie stets in hochmütigem Ton, damit die ihre Stellung nicht vergesse, und sie konnte sich auch jetzt dieses Vergnügen nicht versagen. »Amalia Ludwigowna, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie mich nicht Amalia Ludwigowna nennen sollen. Ich heiße Amalia Iwanowna.« »Sie heißen nicht Amalia Iwanowna, sondern Amalia Ludwigowna. Und da ich nicht zu den gemeinen Schmeichlern gehöre, wie Herr Lebesjetnikow, der jetzt hinter der Tür lacht«, hinter der Tür hörte man wirklich Lachen und den Ruf, »Sie sind schon aneinander geraten«, »so werde ich Sie stets Amalia Ludwigowna nennen, obgleich ich gar nicht verstehen kann, warum Ihnen dieser Name nicht gefällt. Sie sehen selbst, wie es mit Semjon Sacharowitsch steht. Er liegt im Sterben. Ich bitte Sie, diese Tür sofort abzuschließen und niemanden hereinzulassen. Lassen Sie ihn wenigstens ruhig sterben. Sonst, versichere ich Sie, wird über Ihre Handlungsweise noch morgen der Generalgouverneur unterrichtet werden. Der Fürst kannte mich, als ich noch ein junges Mädchen war, und erinnert sich sehr gut an Semjon Sacharowitsch, dem er viele Male geholfen hat. Es ist allen bekannt, dass Semjon Sacharowitsch viele Freunde und Gönner hatte, von denen er sich selbst in edlem Stolz zurückgezogen hat, weil er sich seiner unglücklichen Schwäche bewusst war. Jetzt aber«, sie zeigte auf Raskolnikow, »hilft uns ein großmütiger junger Mann, der Mittel und Verbindungen besitzt und den Semjon Sacharowitsch noch als Kind gekannt hat, und seien Sie versichert, Amalia Ludwigowna.« Dies alles wurde mit außergewöhnlicher Schnelligkeit hervorgestoßen, und je länger, desto schneller. Aber der Husten unterbrach plötzlich den Redefluss. In diesem Augenblick kam der Sterbende zu sich und stöhnte auf, und sie lief zu ihm. Er öffnete die Augen, und ohne jemand zu erkennen und etwas zu verstehen, begann er, den über ihn gebeugten Raskolnikow zu betrachten. Er atmete schwer, tief und mit großen Pausen. Auf den Lippen zeigte sich Blut. Schweiß perlte auf seiner Stirn.